Kundgabe 6148. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.12.1954. Weiterentwicklung auf der neuen Erde. Alles entwicklungsfähige Geistige wird seinen Entwicklungsweg fortsetzen. Auch wenn das Ende dieser Erde gekommen ist. Wenn eine Totalumgestaltung dieser vor sich gegangen ist. Während das Geistige, das sich als unfähig erwiesen hat, die letzte Entwicklungsstufe zurückzulegen, wieder rückversetzt wird und den Gang der Entwicklung noch einmal gehen muss, laut göttlichem Gesetz, das alles Geistige in den Zustand versetzt, der seinem Reifegrad entspricht. Und so ist wohl eine Entwicklungsepoche beendet. Doch es ist nicht der Kreislauf der Entwicklung unterbrochen. Es steigt fortgesetzt zur Höhe, das noch im gebundenen Willen stehende Geistige. Und auch der Mensch kann im freien Willen aufwärts steigen und sich endgültig befreien aus der Form. Doch er kann auch Kraft seines freien Willens absinken und er muss dann wieder von unten herauf zur Höhe gelangen. Die Erlösung des Gefallenen erfährt keine Unterbrechung, auch wenn die Erde vor einer Wende steht, geistig und auch irdisch. Es wird nur die göttliche Ordnung wiederhergestellt, die durch den freien Willen des Menschen beträchtlich gestört wurde. Es wird nur alles dahin versetzt, wo es seiner Reife nach hingehört. Das in der Form noch gebundene Geistige in den verschiedenen Schöpfungswerken erfährt also ebenfalls eine Veränderung seines Aufenthaltes. Und das bedingt auch eine Auflösung der sichtbaren Schöpfungswerke und ein Erstehenlassen einer neuen Erde. Es ist dies den Menschen nicht glaubhaft, und es wird doch vor sich gehen, laut göttlichem Ratschluss, der immer nur die Aufwärtsentwicklung des Geistigen bezweckt, das aus der Tiefe empor zu Gott gelangen soll. Würde das Geistige im Stadium des freien Willens als Mensch völlig in Gottes Ordnung leben, dann wäre nimmermehr eine totale Erdumwandlung nötig, weil dann der Aufwärtsentwicklungsprozess sich planmäßig vollziehen würde und eine Erlösung alles Geistigen sehr schnell stattfinden könnte. Der freie Wille des Menschen aber handelt so oft wider die göttliche Ordnung, dass dadurch der ganze zuvorige Entwicklungsgang gefährdet wird und es immer wieder eines gewaltsamen Eingriffes Gottes bedarf, um das aus der Ordnung geratene wieder recht zu richten. Und es bedeutet dies immer das Ende einer Erlösungsperiode und den Beginn einer neuen. Es bedeutet immer eine Umwandlung der Erde, also auch ein Vergehen jeglicher Schöpfungswerke und Erstehen völlig neuer Schöpfungen. Es bedeutet ein Freiwerden des in der harten Materie gebundenen Geistigen und erneutes Binden in erheblich gelockerten Formen, die nun auch die Aufwärtsentwicklung dieses schon ewige Zeiten gefangen gehaltenen Geistigen einleiten, also von diesem Geistigen dankbar als Erleichterung empfunden wird. Es bedeutet eine solche Umgestaltung der Erdoberfläche für alles Geistige einen Fortschritt, nur nicht für das im Menschen verkörperte Geistige, das versagt hat, indem es seine Willensfreiheit missbrauchte und ständig nach unten, anstatt nach oben strebte, während seines Erdenlebens. Dieses Geistige wird dahin versetzt, wonach es gierte. Es wird zur harten Materie. Es wird gefesselt von dieser, der all sein Streben und Begehren galt. Es ist ein gerechter Ausgleich für die unerhörte Gnade der Freiheit in der Verkörperung als Mensch, die aber der Mensch missachtete, die er in verkehrtem Sinne nützte, dass er sich von Gott mehr und mehr entfernte um der Materie willen, die ihm nun zum Lohn wird. Und dass ihr Menschen vor dem Ende einer Erlösungsepoche steht, wird euch immer wieder eindringlich vorgehalten. In aller Liebe leitet Gott euch das Wissen zu um alle Zusammenhänge, um Ursache und Wirkung, um die Folgen eines rechten und auch eines verkehrten Erdenwandels. Er leitet euch das Wissen zu, durch sein Wort, und ihr könntet bei gutem Willen es auch glauben. Doch er kann euch nicht zwingen, sein Wort als Wahrheit anzunehmen. Die Freiheit eures Willens allein bestimmt euren Glauben. Er bestimmt euer Denken, Wollen und Handeln, aber darum auch euer Los nach jener Umgestaltung, das wahrlich herrlich sein kann, im Paradies, auf der neuen Erde, aber auch unsägliche Qualen euch eintragen kann, so ihr aufs Neue gebannt werdet, in der Materie, entsprechend eurem Willen und eurer Liebe. Amen.